Lies jetzt die Aufgabe 14. Aufgabe 14. Tag, Steffi. Wo warst du denn gestern Nachmittag? Ich habe mich mit Susi vor dem Kiosk getroffen. Susi musste Bücher in der Bibliothek abgeben. Und dann sind wir zum Spielplatz gegangen. Dort war ich den ganzen Nachmittag mit Susi und meinen Freundinnen. Ach so, ich habe nämlich versucht, dich zu Hause anzurufen.